ein Hymnus aufs schöne Saarland. Da gibt's angeblich Urpilz. Angeblich. Ich müsste mal welches haben. Was sind das für Zustände? Technik, Wirtschaft. Bier her! Oh, danke! Mehr! Das Reich hat wieder 1000 Jahre, die Zeit ist mal wieder so weit. Sie tragen wieder kurze Haare und sind zum Endsieg bereit. Der Brauntod ist uns längst bekannt, Karl der Kopf, Kohl der Verstand. Deutschland ist mal wieder groß, o Saarland, oh, bitte sag dich los. Der deutsche Mensch ist wieder wichtig, der Arier wieder gefragt. Der Fremde daraus folgend richtig, verschimpft und verbrannt und verjagt. Der Braunton ist uns längst bekannt, harte Kreuze an der Wand. Deutschland ist mal wieder groß, o Saarland, oh, bitte sag nicht los. Wer auf Jud und Neger und kommt selbst aus Kanakien her, wie deutschem Schäferhund als Erbgutträger vom Opa verschifft übers Meer. Der Braunton ist uns längst bekannt, Hakenkreuze an der Wand. Deutschland ist mal wieder groß, oh Saarland, oh, bitte sag dich los. Mensch wie früher und weiß es längst nicht mehr. Nur Herdenvieh braucht einen Führer, der befiehlt und es blökt hinterher. Der Braunton ist uns längst bekannt, Karl der Kopf, Kohl der Verstand. Deutschland ist mal wieder groß, o Saarland, oh, bitte sag dich los. Worauf viele Fans